Transparenz für die Ohren. So, müsste funktionieren. Also, ich stelle fest, wir haben 20.34 Uhr und ich möchte euch alle zur heutigen Vorstandssitzung am 4.01.2018 begrüßen. Und anwesend sind fast alle. Ich muss mich gerade mal einrichten. Der Lupo sitzt doch da oben rum. Der Masch ist jetzt gerade reingekommen und der Ralf fehlt noch. Genau, der Ralf fehlt. Sollen wir den Lupo einfach runterholen? Der ist gerade wieder von selbst nach oben gegangen. Oh, jetzt habe ich ihn runtergeholt. Entschuldigung. Oh, ja. Da ist er wieder weg. Ja, dann, ich stelle Beschlussfähigkeit fest und wir können ja einfach mal anfangen, denke ich. Irgendwelche Gegenstimmen? Gut. Dann kommen wir direkt zu den, also berichtigt mich, wenn ich irgendwas vergesse oder so, zu den Berichten der Landesvorstände. Nein, Protokoll. Alles klar, dankeschön. Das Protokoll von letztem Mal habt ihr zur Kenntnis genommen. Gibt es da irgendwelche Einwände oder können wir das so annehmen? Ich höre keine Einwände, dann denke ich mal, dass es angenommen ist, einstimmig. Dann kommen wir aber zu den Berichten aus dem Landesvorstand. Michelle wäre Nummer 1. Ja, ich fange mal an. Ich kann es relativ kurz halten. Es war ja viel Weihnachten dabei. Ich war mit dem Elder in Bielefeld. Da war eine Weihnachtsfeier, die ich ganz nett fand. Leider viele Ex-Piraten, beziehungsweise Piraten, die zum 31.12. aus der Partei austreten wollten, wie auch immer. Trotzdem auch mit denen, zumindest Teilen von denen, auch sehr interessant noch die Gespräche zu führen, warum sie denn austreten, was sie denn dazu bewegt zu gehen, was sie dazu bewegen könnte zu bleiben, beziehungsweise wiederzukommen. Dann kam Weihnachten, was Besonderes, anderes für Piraten ist in der Zeit nicht passiert. Gestern habt ihr alle mitbekommen, hier AGÖA, klar, Jahresrückblick und so ist passiert. Da habe ich aber tatsächlich nicht viel gemacht, sondern nur drüber gelesen und ein, zwei Hinweise noch gegeben. Riesendank da an Sandra, die das alles zusammengestellt hat, sodass wir dann einen schönen Jahresrückblick veröffentlichen konnten. Und Gleiches gilt auch für gestern, wo aus einer Situation heraus, wo es eigentlich darum ging, wie unsere Tweets demnächst aussehen sollen, zu einem Tolkien-Zitat gekommen sind, das dann gut zu dem gestrigen Tag passte, dass Paki ja veröffentlicht hat, dass er ausgetreten ist bei uns und dass er demnächst dann bei den Grünen anheuern will. Das waren so die besonderen Sachen. Okay, dann wäre Daniel dran. Sorry, Technik ging gerade nicht. Womit bin ich dran? Ach so, wir sind gerade bei den Berichten der Landesvorstände. Ja, gleiche wie beim letzten Mal. Alles klar, dann wäre Helda dran. Soweit er reden kann, ist, glaube ich, unterwegs. Helda kann nicht reden. Dann wäre Bernd dran. Ja, vielen Dank. Da war natürlich nicht so viel wegen Weihnachten und Neujahr. Aber ich war vergangene Woche bei der LAFO-Sprechstunde zugegen. Und das war's auch schon. Ralf ist nicht da, immer noch nicht. Dann bin ich dran. Ich habe gut dieses übliche Tickets schubsen, Spam und so rausfiltern. Und dann war ich nach Weihnachten, war gestern der erste Stammtisch in Siegen wieder im neuen Jahr. Und es war einer, der war jünger als ich. Ein Abtrünniger der Piraten, der sein Leben in Spanien verbringt größtenteils. Und Harald war zu Besuch. Und war ein recht interessanter Stammtisch. Ja, das war es dann, glaube ich, auch von mir. Ach, ich muss ja selber weitermachen. Dann kommen wir jetzt zu Bericht der Statistik. Ja, Moment. Den Masch hast du, glaube ich, noch übersehen. Oh, der steht über mir. Ich habe mich vorgedrängt. Entschuldigung. Masch, dein Bericht noch. Entschuldigung. Ja, ist ja gar kein Problem. Ich habe nicht viel zu berichten, außer dass ich jetzt bei der LAFO-Sprechstunde auch dabei war. Habe ich Tickets geschoben. Ansonsten die letzten anderthalb Wochen relativ ruhig, was Piraten am Mittel verbracht. Gut, dankeschön. Und dann haben wir jetzt alle durch, soweit sie anwesend sind, und kommen dann zu dem Bericht über die Statistik. Sekunde, wenn ich kurz einhaken darf. Gerne. Erstens gibt's jemanden im Sprechenraum und zum anderen gibt's an die zum Abschluss der Berichte Fragen zu den Berichten oder an die jeweiligen Leute, wenn gewünscht. Oh, alles klar. Okay, ich lerne das noch. Dann einmal im Sprechenraum bitte. Ja, danke. Ich habe eine Rückfrage. Ich habe jetzt bloß nicht aufgepasst, wer das gesagt hat, dass er auf eine, glaube Weihnachtsfeier war oder sowas. Und dort zukünftige Ex-Piraten getroffen hat. Mich würde interessieren, kannst du, ohne irgendwelche Intimas preiszugeben, eine kurze Zusammenfassung machen, was die gesagt haben, warum sie austreten und wie du gesagt hast, was sie veranlassen könnte, zu bleiben oder wiederzukommen? Das ging ja, glaube ich, an dich, Michel. Ja, das kann ich gerne tun. Sie treten aus, weil es in ihrer Wahrnehmung bei den Piraten im Moment nicht möglich ist, dass wir mit unseren Themen beim Bürger ankommen. Die haben halt sehr spezielle Themen, auch sind auch in Bürgerinitiativen aktiv und so und sehen halt, dass wir nicht die Öffentlichkeit haben, diese Themen voranzubringen und möchten gerne ihre Arbeit, die sie wohl auch vorher im Kreisverband eingebracht haben, jetzt in Bürgerinitiativen und so einbringen und sehen halt nicht ein, Geld dafür zu bezahlen, dann auch noch Mitglied bei den Piraten zu sein, wenn diese Mitgliedschaft ihnen beziehungsweise ihren Themen keinen Mehrwert bringt. Und was sie veranlassen würde, zurückzukommen, wäre tatsächlich, dass man mehr gerade im Lokalen, auf der lokalen Ebene da vor Ort an einem Strang zieht und eben solche Themen auch setzt und mit der entsprechenden Manpower auch, ich sag mal, mit politisch Interessierten sich auf die Straße stellt und den Menschen erklärt, warum man für das eine oder das andere Thema ist. Denn Fakt ist nun mal, all diese Themen sind zu der einen oder anderen Zeit auch mal auf der Piratenagenda gewesen und dann halt irgendwie runtergefallen und dann hat man sich um die Themen nicht mehr so richtig gekümmert und das, ja. Kannst du kurz auch noch drauf eingehen, welche Themen? Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, Umweltschutz auf lokaler Ebene und Bildungspolitik auf lokaler Ebene. Okay, danke. Noch andere Fragen aus dem Zuhörerraum? Dann, wenn ich richtig liege, haben, können wir diesen Punkt jetzt schließen und kommen dann zum nächsten Punkt, der dann wäre wirklich Berichtestatistik. Und dazu müsste Bernd ja was sagen, richtig? Ja, im Prinzip, also ich weiß nicht, Berichtestatistiken lesen wir eigentlich nicht vor. Es gibt die aktuellen Kontostände, die der Stahlrabe freundlicherweise eingetragen hat. Ansonsten Mitgliederstatistik haben wir nicht, Ralf ist noch nicht da. Das ist im Pad auch dann jederzeit nachlesbar. Okay, gibt es dazu irgendwelche Fragen aus dem Zuhörerraum? Wenn nein, dann schließe ich diesen Punkt auch. Und wir kommen zum Punkt der Termine. Da sind ja die seit 3 Sitz seit der Dezember, Anfang Dezember, die einmal die Marina Kassel eingetragen, vom 26.01. bis zum 28.01. und das Verwaltungstreffen vom 17.03. bis zum 18.03. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Dann kann ich, glaube ich, auch den Punkt. Ich möchte eben anmerken, dass es, ich habe ja gesagt, dass ich nicht zur Marina kann, habe das ja auch bei dem Wahlparteitag gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist inzwischen eher zu 50-50, also zugunsten der Piraten gedreht, dass ich es eventuell doch schaffe, nur zur Information für diejenigen, die das irgendwie interessiert. Alles klar, dankeschön. Dann kommen wir jetzt zum Workflow seit der letzten Sitzung, was liegen geblieben ist oder was wir in diesem Workflow eben stehen haben. Da wäre einmal Beschließen des Geschäftsplans. Das haben wir ja das wird ja am kommenden Samstag auf der Klausur beschlossen, beziehungsweise bearbeitet. Und das war der Workflow auch schon wieder. Gibt es dazu irgendwelche Fragen oder irgendwas, was nachgetragen werden soll in dem Workflow? Ja, da stehen auch die Listen drin, aber der Lehrer kann ja im Moment nicht sprechen. Ach so, ja. Ja. Ja, genau, ja. Dann kommen wir zu einem Punkt, den wir beim letzten Mal nicht bearbeiten konnten. Das war die Beauftragung Daniel Düngel. Ich glaube, da ging es um diese die Server der AG Öffentlichkeitsarbeit. Ist das richtig? Nee, da ging es um die Beauftragung im Gesamten letztlich. Aber das hatten wir, glaube ich, auch zuletzt gesagt, dass das auf der Klausurtagung am Samstag besprochen werden sollte. Alles klar, dann nehmen wir das so ins Protokoll mit auf. Dann, wenn ist der Workflow geschlossen und wir kommen an Anträge an den Landesvorstand. ich ganz kurz unterbrechen? Gerne. Ich wollte nur sagen, wenn ihr eure Geschäftsordnung auf der Klausur schließt, ist an sich kein Problem. Aber entweder bräuchte ich da eine Abstimmung, dass ich das als Umlaufbeschluss veröffentlichen kann, oder ihr fixt es nochmal in der nächsten Sitzung als Beschluss, nur damit das auch im Gefühl verschriftlicht ist. Ja, das können wir ja dann machen, wenn wir die haben, also das nochmal so öffentlich abstimmen, schriftlich abstimmen. Alles klar, behalten wir im Hintergrund. Dankeschön. Danke. Ja, ich sehe gerade, Anträge an den Landesvorstand sind keine eingetragen. Liege ich da richtig? Also ich sehe keine. Dann wird es wohl keine Anträge geben. Ich habe soweit auch keine öffentlichen gesehen, bis auf... Nee, eigentlich gibt es keine öffentlichen. Seid alle doof, ihr habt mir gerade Tickets unterm Hintern weggeklaut. Geht das hier nicht. Ich wollte den Spam doch lesen. Ah. Tut mir leid. Ja, dann schließe ich den Punkt Anträge an den Vorstand und komme zum Thema Sonstiges. Hat irgendwer was, was unter Sonstiges muss? Oder soll? Haben wir die Umlaufbeschlüsse eingelesen oder müssen wir das noch? Es gibt einen Umlaufbeschluss, der da im Protokoll steht. Den Banane, ja, stimmt, der steht wirklich drin. Soll ich den vorlesen jetzt oder? Vielleicht kann die Waco kurz sagen, ob sie es schon eingelesen hat. Nein, es war wie gesagt nur einer. Da lohnt sich das nicht, nur extra Tonaufnahme für machen. Ihr habt ein neues Mitglied im Landesverband angenommen mit Ticketnummer 265150. Tja, das sind doch die schönsten Nachrichten, ja. Aber dann haben wir gemacht, der Umlaufbeschluss ist ein anderer Punkt. Alles klar. Okay, dann haben wir die Umlaufbeschlüsse auch abgearbeitet und kommen dann zum Thema Sonstiges. Hat irgendwer was für Sonstiges, irgendeinen Punkt oder ein Anliegen aus dem Sprecherraum vielleicht? Nein, das scheint nicht der Fall zu sein. Es scheint Weihnachten gewesen zu sein. Ehrlich. Ja, dann bin ich soweit, dann schließe ich die Sitzung. Ist das richtig? Sonst unterbricht mich wer. Du schließt den öffentlichen Teil der Sitzung. Ich schließe jetzt um 20.49 Uhr den öffentlichen Teil der Vorstandssitzung und bedanke mich alle für eure Toleranz mir gegenüber, dass ich meine erste Sitzung so leiten durfte, und wünsche euch so einen schönen Abend noch. Vielen Dank dafür. Die nächste Sitzung bitte an. Jetzt kündige ich die nächste Sitzung an, die ist am 18.01.2018 um 20.30 Uhr. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.